Die Ausländer, die in der Teefeuerkat zu Besuch waren, sagten, dass die Koreaner die glücklichsten in der Welt seien. Der Leiter der ugandischen Delegation für das Studium des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus, betonte, er sei davon sehr beeindruckt, dass sich die Partei und der Staat von Korea verantwortungsbewusst um das Leben der alten, weisen Kinder und Behinderten sorgfältig kümmern. So habe er klar begriffen, warum die Koreaner ihren Staatsführer als Vater und die Partei als Mutter bezeichnen. Der Leiter der russischen Kinderferiengruppe hob hervor, Kim Jong-un nehme die Angehörigen der neuen Generation in seine warme Obhut und bilde sie zu den künftigen Herren heran. Im internationalen Kinderferienlager Songdo-won habe er erlebt, warum die koreanischen Schüler das Lied »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« so sehr lieben und gern singen. Ein Mitglied der Delegation des Generalverbandes der Werktätigen Perus bemerkte, in den kapitalistischen Ländern werden die Frauen und Kinder zu Opfern der sozialen Diskriminierung und aller Gewalttaten, aber in der TVJK werden sie als Blume des Landes und als König des Landes hochgeschätzt. Der Vorsitzende des Antiimperialistischen Forums Deutschlands sagte, in der TVJK, einem wahren volksverbundenen Land, werde das Ideal der Menschheit in die Tat umgesetzt. Die Koreaner seien wahrhaft die glücklichsten in der Welt.